1969 gründeten konservative Professoren in ihrem antikommunistischen Unwohlsein die Notgemeinschaft für eine freie Universität, kurz NOFU. Mitglieder sind unter anderem Volkmar Königs und Ernst Nolte. 1983 war ein Schlüsseljahr für diesen Geheimbund. Uwe Wesel, Professor für römisches Recht an der FU, trat damals als Vizepräsident zurück. Heute erinnert er sich. Die Notgemeinschaft hat die Macht hier 1983 übernommen, nachdem die CDU-FDP im Abgeordnetenhaus 1982 die Mehrheit bekommen hat. Damals hat man dann sofort das Universitätsgesetz geändert, das Wahlverfahren für die Benennung des Präsidenten verändert, manipuliert, wie ich sage. Und zwar so, dass mit Sicherheit ein Kandidat der Notgemeinschaft gewählt würde. Und das ist dann 1983 geschehen. Seitdem haben sie hier die Macht. Es ist eine Gruppe, die in der Universität unter verschiedenen Namen jetzt arbeitet. Notgemeinschaft ist hier nur eine Außenorganisation. Innerhalb der Universität haben sie sich als liberale Aktion organisiert und kandidieren so auf den Listen. Und da Herr Heckelmann über die Liste der liberalen Aktion gewählt wurde, kann man auch sagen, dass die Notgemeinschaft mit ihm die Macht übernommen hat. Einige bezeichnen die NOFU als rechtsextreme Organisation. Das halte ich für übertrieben. Es sind Liberale bis ja, liberal-konservative in der Notgemeinschaft. Es ist in erster Linie ein Problem der ja, autoritären Persönlichkeit. Und das hat auch etwas mit fachlicher Qualifikation zu tun. Sehen Sie sich den Herrn Zahn an, der ist ja noch nicht mal promoviert. Ist die NOFU eine Art wirtschaftspolitischer Interessenverband an den Universitäten? Richtig daran ist, dass die Notgemeinschaft sich zum Sprecher und Vollstrecker von Interessen in der Universität gemacht hat, die, ja, sagen wir es mal ruhig, eben kapitalistisch sind. Also die Notgemeinschaft hat natürlich auch eigene autoritäre Interessen vertreten, aber sie hat das natürlich auch nicht nur im Interesse, sondern auch mit dem Geld der großen Industrie und der großen Wirtschaftsverbände gemacht. Und tut das bis heute und sie wird ein wachsames Auge haben, was ihr da macht. Die Notgemeinschaft wird Ihnen Schwierigkeiten machen. Es ist in der Tat eine Auseinandersetzung, die auch im Wesentlichen ja in den Medien geführt werden wird. Die Notgemeinschaft hat zwei Argumente gegen revoltierende Studenten und was Neues wird Ihnen nicht einfallen. Sie hat einmal das Argument, das Qualitätsargument. Das heißt, die akademischen Standards, wie Richard Löwenthal das 1970 schon genannt hat, sinken, wenn andere als sie selbst die Universität bestimmen. Also es wird behauptet werden, die Studenten arbeiten nicht und das Niveau geht runter. Und das zweite ist das Terrorargument, also dass die Studenten dort alles kurz und klein schlagen, im Übrigen Terroristen sind und dadurch das Abendland schon zusätzlich gefährdet ist. Dann wird man jetzt sehen, ob die Hoffnungen sich erfüllen, dass die Protestbewegung sich über Weihnachten leerläuft, totläuft, oder ob es Anfang Januar weitergeht. Und wenn es Anfang Januar weitergeht, naja, dann kommt eben eine Esel, reck dich, Tischlein deck dich, Knüppel aus dem Sack. Glauben Sie, dass mit Polizei und Wachmannschaften geräumt wird? Ich bin sehr sicher, dass möglicherweise sogar schon zwischen Weihnachten und Neujahr das passieren kann. Und wenn sich Professoren der betreffenden Institute gegen eine Zwangsräumung aussprechen, wie zum Beispiel im Theaterwissenschaftlichen Institut, dann sind sie machtlos und das Recht nimmt seinen Lauf. Ja, auf Englisch sagt man, there is plenty of law on the end of a nightstick. Das heißt auf Deutsch, es ist sehr viel Recht am Ende eines Gummiknüppels.